das Herz ist meine Stärke heute. Auch in der Prüfung stehe ich fest. Dein Wort erleuchtet jeden meiner Schritte. Du füllst mein Herz mit deiner Freude. Ich bin voller Freude. Ich bin voller Freude. Die Freude des Herrn lebt in mir. Ich bin voller Freude. Ich bin voller Freude. In deiner Gegenwart freut sich mein Herz. Du zeigst mir den Weg des Lebens vor deinem Auge. Seele jubelt und erinnert sich deiner Güte. Auch wenn Tränen für eine Zeit kommen, deine Freude kehrt zurück wie die aufgehende Sonne.